Schellers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, den 26. März 1790. Wie hat mich dein Gedicht überrascht, der Entschluss wie die Ausführung, die sehr glücklich ausgefallen ist, wenn irgend die Gattung der Epistel unter die Gedichte gerechnet werden kann, und dies ist mein Glaube, so ist diese Epistel gewiß eins, auch in Prosa würde sie Gedicht bleiben, und dies ist die eigentliche Probe, denn der Vers macht kein Gedicht, deine Versifikation ist fließend, und einzelne Stellen könnten nicht leichter und schöner eingekleidet sein. Aber du hast dir deinen ersten Versuch schwer gemacht durch den Stoff, denn der ist im Grunde doch philosophisch oder machte dir wenigstens philosophische Sprache nötig. Und wie schwer sich dergleichen Ideen unter eine poetische Diktion schmiegen, habe ich aus vielfacher eigener Erfahrung. Du hast zuweilen den Jamben mit dem Artikel beschlossen und das Substantiv, worauf er sich bezieht, in den folgenden hinübergenommen. Einmal passiert das, aber in zwei aufeinanderfolgenden Jamben duldet man es nicht, auch ist es gegen die Harmonie, einen langen Perioden, der durch mehrere Jamben durchläuft, vorn oder mitten in einem Vers zu beschließen. Man will einen Ruhepunkt und wird ungern mit fortgerissen. Lateinische Wörter wie Kultur fallen in der Poesie etwas widrig auf. Ich sage dir nichts über die Gedanken selbst, die mir, wie du gerne glauben wirst, sehr willkommen sein mussten. Diese Probe deiner Selbsttätigkeit war mir eine gar angenehme Erscheinung. Je weniger ich jetzt erwarten konnte, dich anders als mit Appellationsprojekten beschäftigt zu wissen. Ich war diese Tage ganz unleidlich mit Arbeit überhäuft, um mein Kollegium auf die nächste Woche zu Ende zu bringen. Meine Heirat machte mich eine Woche versäumen, und in den ersten Monaten hielt ich meine Zeit nicht genug zu Rat, so daß ich mich zu Anfang des März noch weit zurücksah. In 5 oder 6 Stunden hoffe ich nun, mein Kollegium leidlich schließen zu können. In 8 oder 10 Tagen reise ich nach Rudolstadt und werde die Ferien dort zubringen. Sage nicht, dass ich ein zu unumschränktes Vertrauen in den C setze. Was du mir schreibst, ist auch mein Gedanke längst gewesen. Ich lasse es gehen, wie es gehen mag. Abwarten kann ich es mit Ruhe. Freilich wäre dies eine Aussicht, unseren alten Wunsch zu realisieren, und einen ziemlichen Grad von Wahrscheinlichkeit hat sie immer. Der C hat sich auf jeden Fall zu tief eingelassen, um nichts zu leisten. Der Schwierigkeiten sind so viele nicht, da ich in 2 oder 3 Jahren auch ohne seine Protektion auf ein solches Etablissement würde losarbeiten können. Er kann mir meine Wünsche erfüllen, ohne mir gerade etwas zu schenken oder sich wegen meiner zu kompromittieren. Er kann mir einen guten Platz verschaffen, dem ich gewachsen bin, und ich allein. Besser freilich, wenn er mir meine ganze Zeit und Freiheit lassen kann, und so scheint er jetzt wenigstens im Sinn zu haben. Gegenwärtig fehlt es mir sehr an einer angenehmen und befriedigenden Geistesarbeit, die Memoir, die Kollegien, die Beiträge zur Thalia nehmen meine ganze Zeit und mein Kopf ist überladen, ohne Genuss dabei zu haben. Wie sehne ich mich nach einer ruhigen und selbstgewählten Beschäftigung, aber ich darf mir sobald keine Rechnung darauf machen, es wird mir aber nicht eher wohl werden, bis ich wieder Verse machen kann. Das epische Gedicht will mir nicht aus dem Kopfe, ich muß einmal Beruf dazu in mir haben. Vor einiger Zeit konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, mich in 8-zeiligen Stanzen zu versuchen. Ich übersetzte etwas aus der Aeneis. Fertig ist aber noch nichts, denn es ist eine verteufelt schwere Aufgabe, diesem Dichter wiederzugeben, was er notwendig verlieren muss. Wie schlecht der neue deutsche Merkur die Erwartungen erfüllt, wirst du schon gesehen haben. Ich werde wohl ganz davon zurücktreten und nun die Thalia ernstlicher wieder vornehmen. Goethe ist von Weimar weg und, wie er vorgibt, der verwitweten Herzogin von W. entgegen, die man zu Ende des März aus Italien zurückerwartet. Man vermutet aber stark, dass er nicht mehr zurückkommen werde. Lips ist jetzt in Weimar und bleibt auch da. Es ist ein gar interessanter Mensch, das natürlich Biedre und Schweizerische von Graf mit mehr Kenntnis und Genie. Ich werde mich näher mit ihm verbinden. Meine Frau hat ihm im Zeichnen schon viel zu danken und er kann ihr noch nützlicher werden. Sein Umgang ist sehr angenehm. Ich wünschte, du könntest auch von seinen Zeichnungen sehen. Goethe hat eine Idee zu einem Titelkupfer für den ersten Teil meiner Memoir angegeben, die Lips gezeichnet hat und jetzt eben sticht. Idee und Zeichnung sind ganz vortrefflich. Zum zweiten Band hat er den Kopf von Bohemund erfunden und äußerst treffend. Du wirst beides auf Ostern sehen. Meine Frau will selbst etwas an dich beischließen. Meine Schwägerin ist auf einige Tage verreist. Lebe wohl und grüße Minna und Dorchen, auch Kunze, wenn der noch bei dir ist. Dein S.